Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer in der Bundespolizeidirektion Koblenz. Ja, und hier ist Wolfgang Edler in Bad Oeynhausen in Eidinghausen-Dehme. Ja, wir sind schon wieder zusammen und hoffen heute auf etwas bessere technische Verhältnisse. Wir haben uns extra einen anderen Tag und eine andere Uhrzeit zum Aufnehmen gesucht. Und jetzt sind wir mal sehr gespannt, wie das denn wohl diesmal wird. Früher haben wir immer gehofft, dass das Wetter gut ist. Heute hoffen wir einfach nur noch, dass das Internet funktioniert. So weit sind wir schon. Ja. Ich habe hier heute überhaupt kein Wetter. Über das Wetter draußen muss man überhaupt kein Wort verlieren. Hier ist halt Regen. Also, ja gut, also noch regnet es hier nicht, aber es sieht so aus, als ob es jeden Moment regnen würde. Na, jedenfalls sitzen wir im Trockenen. Das ist schon mal gut. Noch. Genau. Wir haben unsere Schäfchen im Trockenen. Genau, wenigstens das. Ja. So. Ich komme aus einem ziemlich dicken Wochenende. Ich hatte das ja schon gesagt. Am Freitag hatten wir das Presbyterium zum Grillen zu Gast. Wir haben kräftig gefeiert. Das Wetter hat auch super mitgespielt. Da war das Wetter klasse. Am Samstag war dann die Trauung meiner lieben früheren Vikarin und mit ihrem Mann. Da wurde auch hinterher noch kräftig gefeiert. Das war auch richtig klasse. Und am Sonntag hatten wir dann großen Taufgottesdienst mit 7 Taufen. Wir haben mit 2 Leuten getauft hier, unser Gemeindereferent Uwe Streicher und ich, und haben uns 2 Taufbecken in die Kirche links und rechts gestellt und haben dann mal so Aktionen für den Rest der Leute, und die dann gerade bei den Taufen dran waren, durften dann jeweils zu ihrem Taufbecken kommen. Und ja, das war ein ziemlich volles und ziemlich tolles Wochenende. Und am Sonntagnachmittag war ich dann auch entsprechend, fühlte ich mich so ein bisschen ausgepresst wie so eine Zitrone. Ja, aber so geht es mir auch. Ich fühle mich auch, ich habe es gerade schon gesagt, neige dazu, schon fast im Stehen zu schlafen. Für uns hier in Koblenz ist die EM jetzt natürlich nicht vorbei. Wir haben nach wie vor Grenzkontrollen und solche Sachen. Aber die Spiele, die 5, die wir hatten in Frankfurt, sind vorbei. Und mein letztes war schon ein bisschen für mich anstrengend irgendwie, weil es ging ja so um 3 Uhr nachmittags los, habe mich auf den Weg gemacht. Abends um 21 Uhr ging das Spiel los, und bis diese ganzen Fans dann wieder abgereist sind, dauert es und dauert. Und dann hatte ich noch einen beinahe Notfallseelsorgeeinsatz, der sich hinterher zerschlagen hat, und plötzlich war es irgendwie 6 Uhr morgens. Und ich bin irgendwie nicht wieder in Schlaf gekommen so richtig. Also kriegte dann noch wichtige Telefonanrufe und hatte das Gefühl, jetzt irgendwie seit ewigen Zeiten wach zu sein und irgendwie so gar nicht mehr zu schlafen. Das ist irgendwie ganz komischer Zustand. Da habe ich gedacht, so Schichtdienst, ne, ist echt auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Sehr. Egal, ob es bei der Polizei oder bei irgendwelchen Firmen ist oder so. Es macht das Leben so Rhythmus, den Lebensrhythmus echt irgendwie kaputt. Ja, zumal ja die Tätigkeit selbst auch überhaupt keinen Rhythmus hat, ne, sondern auch so ganz unterschiedliche, plötzliche Herausforderungen hat. Man steht und wartet viel, ne, also weil ja nichts passiert zum Glück, aber du musst ja von einer Sekunde zur nächsten zack sofort Gas geben. Und man verliert auch dann wirklich insgesamt das Gefühl, ist welcher Wochentag ist und wann muss ich jetzt wieder zur Arbeit und so, ist echt heftig. Aber das Schönste ist, alle Spiele, die wir hatten in Frankfurt, sind polizeitechnischer Sicht gut gelaufen, alles super organisiert, die fast 40.000 Leute dann aus dem Stadion raus und so, hat alles wunderbar geklappt, da sind alle glücklich und zufrieden, erschöpft, aber super, monatelange Planung hat sich als wirklich gut erwiesen, ja, sind wir ganz froh. Genau. Ja, ist natürlich klasse. Und es ist ja auch sehr ungewöhnlich, wenn man dann hört, ja, Fußball ist ja jetzt vorbei. Für die meisten geht es jetzt erstmal so richtig los mit den Spielen. Aber so für dich ist der Fußball jetzt erstmal vorbei. Ist jetzt vorbei. Genau, ich hasse Fußball. Ups, das hätte ich vielleicht nicht sagen dürfen. Ich bin nicht so ein großer Fan. Du erwähntest es mal. Ja, genau. Und es ist dann so, weißt du, dann war ja im letzten Spiel, was wir hatten in Frankfurt, stand es ja dann 0-0. Dann kam noch eine halbe Stunde Nachspielzeit. Das geht ja alles nochmal auf die Zeit. Und dann ja noch das Elfmeterschießen. Und alle dachten so, hoffentlich fällt bald ein Tor, damit mal hier Schluss ist. Aber es ist schon, also diese Menschenmassen, ne, die da abfließen vom Stadion dann und so auf den Bahnhof, das ist echt der Hammer. Und das ist alles so durchdacht und gesteuert. Ganz, ganz toll. Also da muss man wirklich sagen, bin sehr, sehr dankbar auch da wieder der Polizei und richtig glücklich. Also die dafür sorgt, auch die Landespolizei natürlich, dass alles gut läuft. So, Also alles läuft soweit gut. Ja. Ja, wunderbar. Ja, und wir gehen jetzt dem nächsten Wochenende schon wieder entgegen. Also natürlich hat man auch unter der Woche was zu tun. Es hat in einer Tour. Aber im Moment, es ist ja so in der schönen Sommerzeit, da hat man ja, da jagen ja die Höhepunkte einander. Gestern Abend habe ich erstmal klar gemacht, dass wir im September wieder einen Rockgottesdienst machen werden. Ja. Yeah. So nämlich. Schon gleich die erste Probe dazu gemacht. Wir haben ein reichhaltiges Programm schon mal aufgestellt und müssen natürlich noch ein paar Mal proben, aber das muss man natürlich rechtzeitig anfangen. Genau. Und am kommenden Sonntag gibt es jetzt erstmal unseren legendären Open-Air-Gottesdienst im Bad Oeynhauser Norden. Da treffen sich alle Gemeinden gemeinsam in Pohlmanns Busch. Das ist so ein Waldstückchen im Wöhren hier. Am Fuße des Wiehengebirges, kann ich jetzt diesmal wirklich sagen, weil das ist jetzt wirklich direkt da, innerhalb eines Kurparks ein Fitness-Parcours im Wald. Und da ist in der Mitte so eine freie Fläche und da wird seit Jahrzehnten bereits immer traditionell so zu Beginn der Ferien ein Open-Air-Waldgottesdienst gefeiert. Das gehört für mich zu den ganz, ganz tollen Sachen, die hier stattfinden. Sehr schön. Dann haben wir ja jetzt einen Werbeblock für Polizei und Kirche soweit gemacht. Genau. Natürlich, ja, genau. Sowas gab es im Ruhrgebiet bei mir jetzt überhaupt nicht. Das ging auch gar nicht. Wo hätte man das machen sollen? Ne? Und dass man dann so mit ein paar hundert Leuten im Wald sitzt, dann da Bänke aufbaut und dann so Technik alles auf so einem Treckeranhänger und dann gibt es den Posaunenchor und den Kirchenchor und dann wird da ganz groß. Also es ist... Die Sonne schimmert so durch durch das Laub, durch die Baumkronen und so. Das ist schon schön. Ja. Es gibt ja noch lecker Kaffee. Ja, das sind schöne, positive, ja, ich will gar nicht sagen Events. Event klingt immer so ein bisschen abwertend, aber das sind einfach gemeinsame Erlebnisse, die man hat und die einen ja auch mal so ein bisschen, finde ich, aus dieser kirchlichen Depression rausreißen, weil man einfach sagt, so, jetzt ist mal ein schöner Gottesdienst, ein schönes Fest und so. Und ich darf predigen. Also insofern hoffe ich mal, dass es wirklich ein schöner Gottesdienst wird. Ja, und ich habe mich tatsächlich auch mit dem Predigtext beschäftigt, der dran ist. Das ist Apostelgeschichte 8, 26 bis 39. Das ist die Geschichte, die legendäre Geschichte vom Kämmerer aus dem Morgenland, aus Äthiopien. Ja. Und ich glaube, da haben wir sogar schon mal einen Podcast zugemacht. Ich glaube schon. Das macht aber nichts, weil immer wieder neue Aspekte, glaube ich, das ist nun mal so bei Kirche, die Texte wiederholen sich irgendwann. Ne? Das ist so. Ja, nach 6 Jahren, so lange machen wir das ja noch gar nicht. Ich glaube, wir haben den früher schon mal vorgezogen. Ah ja, wahrscheinlich. Das kann gut sein. Also eine spannende Geschichte. Ich glaube, viele, naja, weiß nicht viele, aber das ist schon ein bisschen bekannt, glaube ich, ne? Diese Geschichte. Da geht es ja auch um die Taufe, unter anderem. Ganz genau. Und wer jetzt interessiert ist an unserem Podcast, kann ja mal die vergangenen 186 Podcasts durchgehen, welcher das denn wohl war. Genau, das hätten wir auch vorher mal machen sollen. Aber... Nein, das ist mir viel zu viel Arbeit. Ach so, ich verstehe. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wie du sagst, also ich weiß auf jeden Fall, dass die Eckdaten damals ganz andere waren. Und jetzt im Moment beschäftigst uns ja kräftig mit dem Taufen. Du hast das auch erzählt, wirst es wahrscheinlich hier gleich auch erzählen. Das ist ja so eine spannende Geschichte, wo jemand relativ spontan hinterher von einem der Jünger, also der Apostel dann da, Philippus, am Weg getauft wird. Zuerst mal geht es darum, dass dieser Apostel einen relativ eindrücklichen Auftrag von Gott kriegt. Es ist, ist so ein Thema in dieser Geschichte, dass die Taufe, die hier stattfindet, wirklich auch keine Panne, kein Zufall, kein Hoppla-Hopp-Ding ist, sondern es sollte wirklich so passieren. Das wird von Anfang an so gesagt, indem also der Evangelist Lukas hier schon beschreibt, der Philippus kriegt von einem Engel den Auftrag, geh auf diese bestimmte Straße und da wird auch noch gesagt, die öde ist. Das heißt, da ist auch nicht viel los, Und man könnte sich fragen, warum soll denn jetzt der Philippus ausgerechnet dahin? Der würde seinen Tag sicherlich auch andersrum kriegen. Die Apostel hatten ja in dieser ersten Zeit der christlichen Gemeinde ganz schön viel zu tun. Die mussten 1000 Sachen klären und organisieren und zusammenfügen und die Leute da. Und stattdessen soll der sich jetzt an so eine total öde Straße stellen. Ja, aber die da geht es ja schon gut los. Gut los, aber trotzdem hat das ja einen Grund, weil auf dieser Straße ja noch jemand anderes unterwegs ist. Ne, dieser Mann aus Äthiopien, Kämmerer, also so ein hoher Verwaltungsbeamter, ein mächtiger auf jeden Fall, der auf dem Weg ist nach Jerusalem. Und das ist ja schon so eine gewisse Fügung, dass die beiden da aufeinandertreffen, kann man sagen. Von Jerusalem kommt er, der war schon in Jerusalem, also ist jetzt auf dem Rückweg. Ah ja, genau. Genau, und er war ja, da. Der hat er also war da, um anzumitten, hier fest. Ja, aber die treffen sich da. Das ist der Grund. Eine gefügte Begegnung. Genau. Und es geht eben darum, dieser Mensch ist zum einen kein Jude. Das ist ja im Urchristentum erstmal so die Frage, können überhaupt Leute getauft werden auf den Namen Jesu, die jetzt keine Juden sind? Also es gab ja eben die Partei der Christen, die sagt, man muss erst Jude werden und dann kann man Christ werden. Mhm. Die Partei, die so um Paulus war, hat eben gesagt, das muss man gar nicht, sondern Christus ist für alle gestorben. Und hier ist es eben so, der ist also erstmal kein Jude, der kommt aus einer ganz anderen Kultur. Das sieht man auch. Der ist eben Äthiopier. Äthiopier gelten ja so, soweit ich das weiß, als besonders dunkelhäutige Menschen. Und dann ist er auch noch Eunuch. Lars, was ist denn ein Eunuch? Ach, hier. Auf jeden Fall tut das weh. Ja, nicht mehr. Ne? Ja, nicht mehr, aber es sind Menschen, die entmannt sind im Grunde. Ne? Ja, verschnitten wird es manchmal im Neuen Testament auch gesagt. Mhm. Und damit ist er eigentlich einer, der im Tempel in Jerusalem auch nicht viel zu suchen hätte, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, also aus verschiedenen Gründen ist er erstmal eine Person, die jetzt im Urchristentum, wo man sich erstmal gefragt hätte, können wir den überhaupt taufen? Geht das überhaupt? Ja, so weit sind wir ja auch noch gar nicht. Ne? Der kommt ja erstmal nur zurück und liest da irgendwie ja, im Alten Testament Worte des Propheten Jesaja in der Bibel der Juden, ne? Und liest da irgendwie. Ja, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Der hat ja eine Reise gemacht von Äthiopien, offensichtlich zum Tempel in Jerusalem. Und ich würde sagen, der war im Grunde antiker Tourist. Der Tempel in Jerusalem war ja ein unglaublicher Bau, Monumentalbau. Da sind Steine verarbeitet worden, die selbst die Römer nicht kaputt gekriegt haben, als sie 70 nach Christus den Tempel geschleift haben. Das war schon ein Gebäude, wo man sich tatsächlich auch aus fernen Ländern auf den Weg machte, um sich das mal anzugucken. Also so wie wir natürlich, wenn wir jetzt in Urlaub gehen, wenn wir irgendwo hinreisen, auch sagen, da möchte ich mir unbedingt die Akropolis angucken oder was weiß ich, die Golden Gate Bridge oder was man sich dann so anguckt. Ne? Naja, aber er ist dahin gekommen, um anzubeten. Also da war er ja nicht nur Tourist. Ne? Da hast du recht. Also er ist auf jeden Fall interessiert. Ja. Natürlich wird ja auch betont, der sucht natürlich die geistliche Komponente des Tempels. Ich glaube schon, dass der auch seinen Horizont mal so ein bisschen kulturell erweitern wollte. Ich glaube, das war einfach ein interessierter Mensch und zu Interesse und zum Nachdenken vielleicht auch über die Welt. Ich stelle mir vor, so ein mächtiger Mensch, der hat ja auch ein großes Interesse wahrscheinlich an der Welt insgesamt und dazu gehört eben auch die Religion und das Religiöse und das ist sicherlich auch ein Grund, warum er interessiert eben in diesem Buch des Propheten Jesaja liest, denke ich mal. Ja. Ne? Zumal er sich da ja echt was geleistet hat, ne? Also die Jesaja-Rolle, das gehört ja mit zu den ganz großen Büchern, die so am Stück gerollt wurden. Also viele Bücher im Alten Testament, als die noch zu Schriftrollen verarbeitet wurden, die hat man in mehrere Bücher aufgeteilt. Aber soweit ich weiß, die Rolle Jesaja, die ist als Ganzes überliefert worden. Und damit ist das sicherlich eine der teuersten Bücher des Alten Testaments, die man sich überhaupt leisten konnte. Man hat ja in hier bei diesen Schriftstücken aus Qumran eine Jesaja-Rolle gefunden, die so ziemlich komplett ist. Die wird ja in Israel ausgestellt, in diesem ganz besonderen Museum, dem Schrein des Buches. Und diese Rolle ist 7,3 Meter lang. Ja. Sag mal, Wolfgang, ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Du hast ja echt gut vorbereitet, ne? Ich glaube, du hast dich ziemlich gut recherchiert, ja, würde ich mal sagen. Also, ich hab ja gesagt, ich habe da und habe dann so ein bisschen geguckt. Ich dachte, es gibt doch diese, wie groß ist die? Die ist 7,3 Meter lang, zusammengerollt, natürlich wird die transportiert, aber sag mal, der Kämmerer, der hat sich da schon was geleistet. Das ist schon was Schickes, was er sich da gekauft hat. Ne? Sehr teuer und natürlich auch eine Rolle, die wirklich inhaltlich zur Sache geht. Also der möchte es wissen jetzt auch. Der sitzt jetzt in seinem Wagen da auf dem Rückweg und guckt sich sein tolles Mitbringsel an, was er da jetzt gekauft hat auf seiner Reise. Und kenne ich ja auch. Also ich habe mir ja, als ich in Israel war damals, auch so ein paar Sachen gekauft, wo ich dachte, das kriegst du nie wieder, wenn du das jetzt hier nicht kaufst. Und dann ist man ja so im Hotelzimmer, guckt man sich da stolz an, was man so gekauft hat. Und ja, nur leider kapiert er nicht so richtig, worum es da eigentlich geht. Ja, eben, also insofern vielleicht war er schon auch, also ich weiß nicht, ob das so, das wäre so ein Tourist, nur ich stelle mir als jemand vor, der auch was wissen will, glaube ich schon irgendwie. Also stell ich mir so vor, ja, dass der schon irgendwie versucht, das ist ja auch was Geheimnisvolles, irgendwie so ein Buch zu verstehen, was da drin ist. Und dann werden ja er und der Philippus da irgendwie zusammengeführt und dann sagt Philippus einfach, ob dieser Kämmerer überhaupt versteht, was er da liest. Und das ist ja schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie die Frage gemeint ist. Die kann ja interessiert sein, die kann helfend sein, die kann auch ein bisschen arrogant sein, ja. Also nach dem Motto, hast du ja eine teure Bibel gekauft, aber weißt du überhaupt, worum es geht? Kann auch sein. Man weiß es nicht. Genau. Aber es kommt diese Frage also auf, verstehst du da, was du liest? Und dann sagt er, wie soll ich das denn, wenn mich niemand anleitet? Und das berührt ja so ein Grundproblem, vielleicht auch die Frage, nämlich, es geht ja vielen Menschen so, dass, wenn man jetzt die Bibel liest, die Frage aufkommt, verstehe ich das überhaupt oder brauche ich da irgendwie eine Anleitung dazu, um das Ganze zu verstehen? Irgendwie ein Kommentar oder irgendjemand, der das auslegt oder so, also um diese Schrift zu verstehen. Und so geht es dem Kämmerer auch. Der braucht auch jemanden. Ja. Genau. Und da hat er Philippus gefunden. Und das wissen war wir also ja auch, also wenn Führung. Wir selber nur so eine private Bibellese machen, dann bleibt man oftmals auch sehr im eigenen Saft. Dann versteht man die Dinge auch nur so, wie der eigene Horizont und das eigene Denken auch so ist. Und manchmal ist es eben fürs Verständnis sehr hilfreich, wenn andere Leute auch dabei sind, die das, genau wie wir beide ja auch, zum Teil sehr unterschiedlich sehen. Ja, genau. Ja, genau. Also uns Gedanken darüber machen. Vielleicht, also Theologiestudium heißt ja schon an der einen oder anderen Stelle ganz kleines bisschen Hintergrundwissen, sich anzueignen, mehr oder weniger, je nachdem. Ja, doch. Aber ein bisschen gehört das schon. Also das hat schon Sinn, Theologie zu studieren. Ein paar Dinge kann man historisch einordnen vielleicht. Das heißt aber nicht, dass man alles besser weiß, überhaupt nicht. Sondern viele Bibelstellen sprechen ja auch in sich und für sich, glaube ich, so wie sie erzählt werden. Man kann die Bibel auch lesen, ohne, man kann sie einfach lesen. Ja. Der Kämmerer, der möchte jetzt wirklich auch ein bisschen mehr wissen, da hast du schon recht. Und ich hatte nämlich, bin dabei auch so hängen geblieben, dass der den Philippus tatsächlich zu sich in den Wagen einsteigen lässt. Ich habe mir das nochmal so mit diese Straße, die so öde ist, da kommt ja kaum einer vorbei. Und der Kämmerer als reicher Mensch, der da mit seinem Prunkwagen, mit seinem ganzen Zeug zurückfährt, und dann steht da einer und dann, ja, dann nehme ich dich doch mit. Ich glaube, das würde doch heute keiner machen. Also, man hört ja so viel von Raubüberfällen und der Kämmerer hat es ja schließlich auch dann, also der wird natürlich auch seine Eskorte dabei gehabt haben, aber ob ich da jetzt so auf so einer Straße mal einfach jemanden vom Straßenrand auflese? Ja, also all das gehört ja irgendwie zu dem gesamten Plan der Geschichte, dass das eben so ist. Also vielleicht ist manche Hürde auch zu überwinden tatsächlich und vielleicht jetzt an der einen oder anderen Stelle auch anders ausgehen können, wenn das nicht der Plan so ein bisschen gewesen wäre. Also da steckt wirklich, ich finde das eigentlich ganz gut jetzt, weil da steckt so eine Fügung drin, die man vielleicht von außen betrachtet erstmal gar nicht so wahrnimmt. Das ist alles ein bisschen komisch und so, aber da ist ein innerer Plan. Mhm, ganz offensichtlich. Erst auf den zweiten Blick erkennt, genau. Dann erzählt er diese Geschichte, das weiß ich, können vielleicht ein bisschen überspringen, glaube ich, so mein eigenes Thema, ne, mit dem Opferlamm und so weiter, diese ganzen Dinge. Nochmal ein Thema für sich, ne? Ja, das ist ja auch ganz witzig. Die Bibelstelle wird gesagt, die die Kamera gerade vor sich hat, die ihn dann beschäftigt. Aber es wird überhaupt nicht erzählt, was der Philippus jetzt dazu sagt. Das macht der Evangelist Lukas in der Apostelgeschichte sonst nämlich ganz gerne, dass der die Predigt dieser Leute an der Stelle durchaus jetzt mal wiedergibt. Also zum Beispiel die Pfingstpredigt von Petrus und noch so einige andere Predigten, die werden dann wirklich haarklein wiedergegeben. An dieser Stelle wird nur gesagt, Philippus fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. So, das war das Entscheidende. Wie der das gemacht hat, was der da gesagt hat, ich glaube wirklich, das war ein Gespräch, das so persönlich war zwischen den beiden, so auch auf diesen speziellen Menschen und seine speziellen Fragestellungen und so eingegangen ist, ihn so abgeholt hat bei seiner Schriftrolle und bei diesen Thematiken, dass das vielleicht an dieser Stelle dem Lukas gar nicht so wichtig erschien, das jetzt en Detail hier zu überliefern, sondern es ging darum, dass diese Auslegung, die der Philippus da macht, den Kämmerer total gepackt hat. Und das hat auf jeden Fall den Vorteil, dass durch diese Leerstelle der Erzählung natürlich jeder Mensch auch das mit seiner eigenen Geschichte füllen kann. Also mit dem, was ihn vielleicht mal angesprochen hat als Bibelwort oder eben vielleicht nur eine gute Predigt oder eine schöne kleine Geschichte aus der Bibel oder so, die einen selber ans Herz getroffen hat. Das gibt eben Raum. Ne? Und das zeigt vielleicht auch, dass an dieser Stelle der Inhalt der Predigt vielleicht auch gar nicht das Allerentscheidendste ist. Was? Ja! Also entscheidend war, dass er von Jesus gepredigt hat, das wird schon gesagt, und dass das den Kämmerer so ins Mark getroffen hat, dass er so gleich dann, die kommen da am Wasser vorbei und dann sagt er, ja, hier ist Wasser, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Ja, also das muss ihn schon sehr gepackt haben, dass der hohe Herr jetzt da sagt, komm, das machen wir jetzt auch mal gleich. Aber übrigens ist es am Ende so, viele Leute, wenn du Leute fragst nach der Predigt, was hat der Pfarrer denn erzählt, dann ist ja dieser Witz, es ging irgendwie um Jesus. Er hat schön gesprochen, ich habe alles verstanden. Genau. Also egal, jedenfalls tatsächlich ist es so auf dieser Höhenstraße, also der Funke ist übergesprungen, so, das ist wichtig. Und genau, und dann sieht er Wasser und sagt, was hindert, dass ich mich taufen lasse. Und dann sagt der Philippus, ja, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kann das jetzt geschehen. Und dann sagt er, ja, ich glaube auch. Und dann wird er getauft. Zack. Ja. Und das erinnert mich so ein bisschen. Ich hab's, die steigen einfach beide ins Wasser. Genau. Und lassen sich da. Genau, dann wird er getauft. Und was ich daran spannend finde, ist, ich habe es im Vorgespräch erzählt, ich war ja am Wochenende auch auf so einem großen Tauffest in Bonn mit 260 Taufen. Also es waren auch drei Kirchenkreise, muss man sagen. Riesenevent. Da war es übrigens auch so, bei der Predigt hat man nicht allzu viel mitbekommen. Die war sehr lang. Und die Leute haben dabei gemütlich irgendwie geredet und ein bisschen was gegessen und so. Es lief so hinterher. Darauf kam es aber nicht an, sondern die Gesamtstimmung, das ganze Event und auch diese Sätze, so, die hat der Himmel gesteckt, hat gezündet. Nur das Spannende ist, es gab eben neben diesen vielen Gemeinden mit ihren Taufstationen eine Taufstation für spontane Taufen. Und es hat offensichtlich spontane Taufen gegeben. Ähnlich wie hier in der Geschichte von dem Kämmerer. Und da habe ich natürlich sofort gedacht, wie ist das kirchenrechtlich möglich? Denn normalerweise muss man ja ein Vorgespräch führen. Man muss man muss zeigen, dass ein Elternteil in der Kirche ist. Man muss Paten anschleppen, von denen einer eigentlich in der evangelischen Kirche sein soll. Das muss auch bewiesen werden. In der Regel muss man sich Formulare besorgen und Bescheinigungen und so. Das ist für manche ein Riesenaufwand, aber offensichtlich ging es da anders. Also fast so ein bisschen urchristlich. Vielleicht sind da auch Gespräche geführt worden, vielleicht lagen die Bescheinigungen vor, ich weiß es nicht. Aber es schien eine spontane Aktion, wie bei dem Kämmerer. Und da gibt es den Namen Pop-Up-Taufe. Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Aber das heißt ja so, ploppt auf und jetzt bist du gerade überzeugt, dann lass dich taufen. Also das ist tatsächlich im Moment etwas, worüber man viel nachdenkt, auch bei uns im Kirchenkreis. Ich bin da in einer kleinen Arbeitsgruppe mit zwei anderen Kolleginnen, die sich da auch mit beschäftigen. Und wir haben da auch schon drüber nachgedacht. Da geht es eben darum, dass Menschen da, wo sie jetzt wirklich auch mal geistig angesprochen sind oder wo sie jetzt plötzlich irgendwie ein Interesse entwickeln, dem auch nachgehen können, so wie der Kämmerer hier auch. Der Philippus hat eben nicht gesagt, ja, weißt du, ist jetzt nicht mal ein Bezirk und ich weiß gar nicht, ob ich hier taufen darf, ich weiß gar nicht, ob ich einen Eunuchen überhaupt taufen darf und ich habe jetzt auch mein Gemeindesiegel gar nicht mit, ne? Und so das und ich glaube, so begegnet Kirche im Moment vielen Leuten. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass so eine Institutionsmüdigkeit da ist, dass man nicht nur Kirche gegenüber, aber auch, und dass man dann immer gerne diese Sachen alle so erlebt. Die wollen uns gar nicht, die leben nur in ihrer Bürokratie, in ihrem Kram da, und das muss alles sorgfältig geprüft werden. Und demgegenüber sprechen sie aber von der frohen Botschaft, die einen packt, die einen verändert, von dem Geist Gottes, der so lebendig ist. Und da geht es dann eben drum, mit diesen Pop-up-Kasualien, das bezieht sich eigentlich in erster Linie auf Segnungen, aber man kann eben auch weitergehen, je nachdem, den Menschen da entgegenzukommen und so ein bisschen was von diesem bürokratischen Zeug abzubauen, zu versuchen zu sagen, nee, wir wollen den Glauben doch leben vor allem und nicht nur sicherstellen, dass bürokratisch alles korrekt ist. Genau, das ist ja so spannend. Ne? Wir haben ja immer so ein bisschen, ich sag mal wir jetzt, haben wir immer so ein bisschen die Angst, dass das irgendwie nicht ernsthaft ist, dass Leute das nur aus so einer Laune heraus machen, so als Gag oder so. Bei diesem Tauffest zum Beispiel an unserem Stand, bei meiner Frau da, die ja Fachberatung uns dort, da war plötzlich so ein Mädchen, so weiß ich nicht wie alt die war, so 5, 6 oder so, die sagte dann, Mama, ich will mich jetzt auch taufen lassen. Ne? Und dann sagte die Mutter, nee, jetzt ja, eine andere Oma ist nicht da, das geht jetzt irgendwie nicht oder so. Aber da sieht man ja, also wie ansteckend das ist. Ja, da wird ein Kind plötzlich sieht, ah, das machen die, das ist toll, das ist fröhlich, da wird gute Worte gesagt, ne? Schöne Musik und so. Das ist doch eigentlich auch ein ernsthafter Wunsch, zu sagen, ich möchte mich taufen lassen. Ich meine, bei Babys, die werden auch nicht gefragt. Da müssen auch die Eltern irgendwie dafür gerade stehen, das, was passiert. Ja. Taufen doch auch Hoffnung irgendwie. Und vielleicht ist das gar nicht so eine doofe Idee. Das Problem ist nur, Taufe ist im Gegensatz zum Segensakrament. Und da stellen wir uns dann schon ein bisschen nochmal anders an, ne? Kirchenrechtlich. Ja, aber da ist die Frage, ob man das eigentlich muss. Denn wenn wir sagen, also wenn wir jetzt wirklich sagen, es kommt in erster Linie auf Gottes Handeln an. Und darum taufen wir in der evangelischen Kirche ja auch kleine Kinder. Sonst würden wir das ja auch nicht machen. Also es gibt ja auch christliche Denominationen, die sagen, nein, es ist eine Entscheidung des jeweiligen Menschen wichtig. Der muss sich erst für Gott entscheiden. Und erst wenn das alles geklärt ist, und wenn das auch intellektuell verstanden ist, dann darf man das. Wir argumentieren ja eher, es kommt auf Gottes Handeln in der Taufe an. Gott verspricht sich, Gott schenkt seine Liebe, Gott wendet sich uns zu und zeigt das in dem Symbol der Taufe. Und da ist es auch wichtig, was das mit uns im Leben dann macht. Aber das ist eine zweite Frage. Die erste Frage ist eher, nehme ich das Geschenk an? Also lasse ich mich beschenken, lasse ich mich überschütten? Und wenn das jetzt gerade wirklich aus so einem Geschehen heraus, ich würde gar nicht sagen aus einer Laune heraus, sondern so aus einem Geschehen heraus dann da ist, dass man sagt, ja Mensch, das mache ich auch. Warum denn nicht? Andere Dinge machen wir ja auch so ein bisschen spontaner. Und dass ich dann sage, damit nehme ich das nicht richtig ernst. Ich weiß nicht. Also ich glaube, hat auch was mit Dynamik zu tun. Genau. Man sieht ja an der Geschichte von dem Kämmerer, das haben wir ja auch ein bisschen so entwickelt, dass ja doch eine Art Gottesfügung dahinter steht. Also es ist gar nicht so planlos passiert, sondern dass so kleine Weichenstellungen, kleine Bausteine vielleicht in diese Richtung führen, das ist das eine. Das zweite ist, der Kämmerer und der Philippus führen ja ein Gespräch miteinander. Also da wird ja schon auch was erklärt, was die Taufe bedeutet, Was das aber im Einzelnen heißt, kann ja sehr unterschiedlich sein. Zum Beispiel kann das heißen, mit einem Erwachsenen führe ich ein anderes Gespräch, mit einem Kind vielleicht nochmal anders. Aber vielleicht reicht das aus, das Gefühl zu haben, da ist ein Verständnis da, was Taufe bedeutet. Und so schwer zu verstehen ist das eigentlich gar nicht. Das heißt ja eigentlich, das Siegel, dass man Gottes Kind ist und Gott geliebt ist, das kann man ja auch, ist jetzt nicht so ein schwerer Akt zu verstehen, vielleicht kognitiv nicht. Vielleicht reicht das aus. Und was wir zum Beispiel nicht machen, ist ein No-Go, sind zweimal Taufen. Nach dem Motto, weil es so schön war, machen wir das nochmal. Taufe geht nur einmal. Das ist ja manchmal der Wunsch da, gerade bei Kindern. Ne? Im Kindergarten möchte ich auch nochmal getauft werden. Das geht dann oft, also nicht nur oft, das geht auf gar keinen Fall nicht. Das ist dann auch schwierig als Pfarrer. Nicht, dass man dann in Münster in so einem Kirchturm, in so einem Käfig aufgehängt wird. Genau. Wobei ich mich ernsthaft frage, ja, wenn man entgegen allen Vereinbarungen und allem Glauben jemanden aus Versehen zweimal tauft, weil der behauptet, er wäre noch nicht getauft, kommt man auch nicht in die Hölle, glaube ich. Aber das soll aus inhaltlichen Gründen nicht so sein, weil wir sagen, die Taufe ist Gottes Handeln, das kann einmalig ist, dass dieses Zeichen, das muss man gar nicht wiederholen eigentlich. Nee, genau. Das soll auch nicht inflationär irgendwie benutzt werden. Aber was dann an manchen Stellen, wenn dann Menschen auch aus anderen Ländern kommen oder früher diese Russlanddeutschen mit Geschwister, die dann gar keine Urkunden oder so hatten für ihre Taufe, weil das da wurde eben im Wohnzimmer getauft oder so heimlich zum Teil und da dann einen Kult drum zu machen, ja, sie können die Taufe ja gar nicht nachweisen. Dann sage ich, was verflixt nochmal, wenn die sagen, die sind getauft, dann sind die getauft. Die könnten sich ja auch nochmal taufen lassen, wenn sie sagen, nee, ich möchte mich nicht nochmal taufen lassen, ist mir das eigentlich Beweis genug. Ne? Außerdem gibt es ja dann die Paten, die dann bezeugen können, dass die Taufe stattgefunden hat. Und daran sieht man, ne, dass man die Taufe inhaltlich, glaube ich, total ernst nehmen muss als das, was sie ist. Aber dass vielleicht das, was wir als Institution drumherum aufgebaut haben, vielleicht seinen Sinn auch hatte, aber man vielleicht auch nochmal ein bisschen sein Herz weiten muss an bestimmten Stellen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie Pop-Up-Taufen kirchenrechtlich funktionieren. Hier im Rheinland war das, ich habe aber gesehen, in Berlin gab es das in allen möglichen Orten. Wäre vielleicht nochmal zu klären, weiß ich im Moment nicht. Aber der Grundgedanke ist doch spannend. Absolut. Und mir wäre es da wirklich ein Ziel, dem so ein bisschen nachzugehen, was hier am Schluss dieses Textes ja passiert. Da heißt es nämlich von dem Kämmerer, er zog seine Straße fröhlich. Genau. Wird nichts mehr gesagt. Wird auch nicht mehr gesagt, ob Philippus und er sich nochmal begegnet sind, ob er nochmal ein Taufseminar gemacht hat, ob er irgendwie, was alles irgendwie, wer weiß, was mit dem noch passiert ist. Wird alles nicht gesagt, sondern gesagt wird, er zog seine Straße fröhlich. Und ich dachte, wenn das durch den Glauben passiert, in der Gemeinschaft miteinander, in der Verkündigung und so, das ist so ein Stückchen das, warum ich Pfarrer geworden bin. Ja, und das ist ja auch richtig so ein geflügeltes Wort geworden, Sprichwort. Und ich habe noch keine Taufe erlebt, ehrlich gesagt, wo das nicht so war. Dass die Familie nicht hinterher glücklich gegangen ist, auch wenn das Kind mal ein bisschen geschrien hat oder so. Aber und das wollte ich bei dem Tauffest auch spüren, weil die Familien gingen heiter, ja, schönes Wort, heiter bei schönem Sonnenschein nach Hause. Mensch, nicht heiter bis wolkig. Genau. So kann es auch mal sein bei Kirche. Und ich fand das irgendwie ganz ermutigend und ganz schön. Sehr schön. Ich finde, das sollten wir jetzt auch wirken lassen. Ja. Für mich bleibt der Kämmerer immer so ein bisschen auch der Tourist, der sich was Besonderes angeguckt hat, der sich was Besonderes gekauft hat und der dadurch was Besonderes rauszieht. Und ich glaube, sowas passiert, das haben wir, glaube ich, damals auch mal gesagt. Sowas passiert durchaus auch im Urlaub. Wenn man mal in so einer ganz anderen Situation ist, wenn man aus dem Alltagstrott raus ist und sich auch mal ganz anders auf Dinge einlassen kann. Vielleicht jetzt im Urlaub ja auch. Also zufällig beginnt ja gerade die Urlaubszeit wieder bei uns. Ach, wie schön. Ja. Ich habe noch Urlaubsspanner. Danke, wirklich, die ihr Urlaub habt. Genießt es, ja. Zieht eure Straßen fröhlich ohne Stau. Genau. Lars, ich gucke auf die Zeit und möchte dich bitten, das Schlusswort zu sprechen. Ganz kurz, bleibt behütet. Tschüss. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.